B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Böse Schlammschlacht, Propagandakrieg zwischen Moskau und Minsk. Politische Gier, Scheinheiligkeit der Eliten in Lettland. Eindeutiger Spruch, serbische Wünsche, albanische Fakten und die richterliche Einschätzung zur Kosovo-Unabhängigkeit. Sowie schließlich Mission Impossible, europäisches Engagement in Afghanistan. Nein, er zählt schon lange nicht mehr zu den Lieblingen des Kremls, Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko. Aber dass er so massiv von Moskau an den Pranger gestellt wird, überrascht dann doch. Mafia-Verbindungen soll er haben, politische Gegner aus dem Weg räumen, der letzte Diktator Europas eben sein. Und damit es alle in Russland auch erfahren, was für ein böser Finger Lukaschenko ist, wurde der Mann aus Minsk im staatlich kontrollierten russischen Fernsehen ordentlich vorgeführt. Nun beherrscht der Weißrusse ebenfalls die Kunst der Propaganda und giftet seit geraumer Zeit nicht minder niveaulos zurück. Und alle fragen sich, was soll das Ganze? Christina Nagel über die Hintergründe einer Schlammschlacht vom Feinsten. Der Haussegen zwischen den Bruderstaaten Weißrussland und Russland hängt schief und das nicht erst seit gestern. Es scheint kein Thema zu geben, über das nicht schon in diesem Jahr gestritten wurde. Über Öl, Milch, Gas und Zölle. Jetzt wird nicht einmal mehr vor persönlichen Angriffen Halt gemacht. Das russische Staatsfernsehen zeigte Anfang Juli eine zweiteilige, wenig schmeichelhafte Dokumentation über den weißrussischen Präsidenten. Alexander Lukaschenko wird unter anderem mit dem Verschwinden von politischen Kontrahenten in Verbindung gebracht, sein Zickzackkurs zwischen der Europäischen Union und Russland süffisant kommentiert. Kann Lukaschenko das Vertrauen vom Westen gewinnen, selbst wenn dies die Beziehungen zu Russland kostet? Wenn ja, dann nur kurzzeitig. Der Grund ist Lukaschenko selbst, sein krankhaftes Streben, sich um jeden Preis an der Macht zu halten. Die Reaktion folgte prompt. In den staatlichen weißrussischen Medien dürfen sich jetzt gestandene Kreml-Kritiker auslassen. Unter ihnen der georgische Präsident Michail Saakaschwili, der die Gelegenheit nutzte, um einmal mehr die Selbstherrlichkeit der Kremlherren und ihre imperialistischen Ambitionen zu geißeln. Es ist schwer zu verstehen, was die Russen wollen. Wir sind ihnen immer entgegengekommen. Aber sobald wir nachgeben, wollen sie immer nur noch mehr. Es ist eine Propagandaschlacht, die zwar Unterhaltungswert hat, aber auch die Frage aufwirft, wem nutzt sie eigentlich? Lukaschenko will offensichtlich mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl demonstrieren, dass er sich vom großen Bruder Russland nicht einschüchtern lässt, dass er alles tut, um die Interessen seines Landes zu schützen. Auch vor einem Gaskrieg mit Russland wegen offener Rechnungen schreckte er zuletzt nicht zurück. Wir haben ihnen angeboten, dass wir alle Schulden gegeneinander aufrechnen. Die Differenz liegt bei knapp 70 Millionen. Sie überweisen uns das Geld und die Frage ist abgeschlossen. Sie wollen das aber nicht. Das kann nur eines bedeuten: Sie versuchen uns unter Druck zu setzen. In der Tat werteten viele Beobachter den Gasstreit als Versuch Russlands, Lukaschenko abzustrafen für seine Hinhaltetaktik in politischen Fragen. Ob es nun um den Unionsstaat geht, die Einführung einer gemeinsamen Währung, die Anerkennung der von Georgien abtrünnigen Republiken Südossetien und Abchasien oder die Umsetzung der Zollunion, der auch Kasachstan angehört. Der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin hingegen meint, es sei sinn- und zwecklos, nach Gründen für den Kleinkrieg zu suchen. Es gehe allein um die Befindlichkeiten der Hauptakteure, um Putin, Lukaschenko und nun auch um Saakaschwili. Ihnen sei im Zweifel egal, ob der politische Alltag unter ihren Animositäten leide. Was nach Ansicht der russischen Zeitung Moskowski Komsomolets dazu führt, dass das Verhältnis zwischen Moskau und Minsk mit jedem Tag immer schizophrenere Züge annimmt. Der Fall war zweifelsohne spektakulär, sorgte entsprechend auch weit über Lettland hinaus für Aufsehen. Ein Unbekannter namens Neo meldete sich im Februar über Twitter und veröffentlichte brisante Daten über staatseigene Firmen. Demnach verdienten zahlreiche Manager trotz der Wirtschaftskrise weiterhin sehr gut, während ihren Angestellten die ohnehin bescheidenen Löhne gekürzt wurden. Die Aufregung über die Gier der politischen und wirtschaftlichen Elite in Lettland war groß. Der lettische Hacker, dem die Daten rein zufällig in die Hände gerieten, avancierte schnell zum Robin Hood. Matthias Kolb hat Neo in Riga getroffen und ist der Frage nachgegangen, was sich seit den Enthüllungen in Lettland verändert hat. Mit dem Hollywood-Star Keanu Reeves hat Poikans keinerlei Ähnlichkeit. Und doch wurden die beiden oft verglichen. Denn Poikans übernahm den Namen Neo aus dem Science-Fiction-Film Matrix, in dem Reeves einen Computerfreak verkörperte. Als Neo stieß er im vergangenen November auf ein riesiges Datenloch der lettischen Finanzbehörde. Ich war mit der Steuererklärung für meine Firma beschäftigt. Als ich mich im Internet im System angemeldet hatte, merkte ich, dass ich ein Dokument nicht finden konnte, das mein Steuerberater hatte aufrufen können. Also öffnete ich ein neues Fenster in meinem Browser und hatte plötzlich Zugang zu sämtlichen Daten der Steuerbehörde. Das war eigentlich gar kein Hacken. Jeder hätte das machen können. Almost anybody who knows how Internet works could do that. Ilmas Poikans ärgerte sich über diese Nachlässigkeit und beschloss, die Daten zu sichern. Insgesamt 120 Gigabyte. Der 31-Jährige entdeckte in den Unterlagen der staatseigenen Firmen viele brisante Fakten. So hatte ein kommunales Versorgungsunternehmen noch im März 2009 über 20.000 Euro als Bonus an einen Manager ausgezahlt. Dabei hat die Finanzkrise Lettland an den Rand des Staatsbankrotts geführt. Um die Auflagen der EU und des Internationalen Währungsfonds zu erfüllen, muss die Regierung ein drastisches Sparprogramm umsetzen. Poikans wandte sich an Journalisten und stellte zahlreiche Daten ins Internet, um die, Zitat, Scheinheiligkeit der Eliten aufzuzeigen. Doch seine Veröffentlichungen blieben fast ohne Reaktion. Das habe ihn enttäuscht. Wir haben ein Problem in Latvia, dass Latvian people are Wir haben ein Problem in Lettland. Die Menschen hier sind sehr still und es ist eine ziemliche Herausforderung, sie auf die Straße zu bringen. Ich denke, in Frankreich oder Griechenland wäre in einem ähnlichen Fall die Hölle los gewesen. Es ist wohl ein Charakterzug der Letten, zu ruhig zu bleiben, wenn man besser aufsteht und für seine Rechte kämpft. Offenbar waren die Letten nur wenig überrascht. Das Vertrauen in die Eliten ist so gering, dass kaum jemand mit der Solidarität der Oberen gerechnet hatte. Zu Protesten kam es erst, nachdem Poikans verhaftet worden war. Vor dem Regierungssitz schrieben Demonstranten mit Kreide Slogans wie »Fangt die wahren Diebe« auf die Straße und forderten die Freilassung von Neo. Für weitere Aufregung sorgte das Vorgehen der Polizei, als sie im Mai auch die Wohnung der Fernsehjournalistin Ilse Nagler durchsuchte. Sie hatte zuerst über Neo berichtet, weshalb die Beamten nun ihren Laptop beschlagnahmten. Zahlreiche Journalisten sehen nun den Quellenschutz in Gefahr. Dies weist der Sprecher des Innenministeriums, Marek Matisons, zurück. We could point out only the thing that all the investigational procedures were. Ich kann nur darauf hinweisen, dass das Vorgehen der Ermittlungsbehörden legal war. Der Chef der Staatspolizei, Valdis Voins, hat zu Recht betont, wir können Verbrechen nicht in gute oder schlechte einteilen. Wenn eine Straftat begangen wurde, wird der Schuldige die Konsequenzen tragen müssen und gefragt werden, warum er diese Tat begangen hat. One day you will be the person who is answering for your bad deed. Es ist aber strittig, ob Neo wirklich Gesetze gebrochen hat, da er die Daten nicht etwa zur Erpressung nutzte. Klären soll das ein Gerichtsprozess. Während Poikans auf den Prozessbeginn wartet, forscht er weiter an der Universität Riga über künstliche Intelligenz. Allerdings darf er Lettland nicht verlassen. Solidaritätsbekundungen bekommt er von allen Seiten, auf der Straße, per E-Mail oder via Facebook. Für die Journalistin Ilse Nagler sind dies positive Anzeichen. Der Fall hat eine Diskussion über Transparenz im öffentlichen Dienst ausgelöst. Das Parlament berät über ein Gesetz, das allen staatlichen Institutionen und Firmen vorschreiben würde, ihre Lohnzahlungen im Internet zu veröffentlichen. Es ist das Geld der Steuerzahler und es gibt keinen Grund, diese Informationen zu verstecken. Die Diskussion über die Gier der politischen Klasse wird weitergehen, nicht zuletzt im Wahlkampf. Im Oktober wählen die Letten ein neues Parlament. Ilmas Poikans erhofft sich von den Wahlen keine Verbesserung der politischen Lage. Für eine politische Partei möchte sich der Vater zweier Kinder nicht engagieren. Ich denke, dass es keine gute Idee wäre, eine neue Partei zu gründen. Sie wäre ein Instrument des bisherigen Systems. Und das hat nur dazu geführt, dass sich einige wenige Personen bereichert haben. Wir brauchen eine andere Form und neue Ideen, um unsere Meinung zu vertreten und etwas in Lettland zu ändern. Die Unabhängigkeit des Kosovo verstößt nicht gegen das Völkerrecht. Ein klares Wort der höchsten juristischen Instanz der Vereinten Nationen. Eine richterlich zwar nicht bindende Einschätzung, was an der Brisanz dieses Gutachtens allerdings wenig ändert. Welche Schlussfolgerung daraus nunmehr jene 120 Staaten ziehen werden, die bis heute das Kosovo nicht als selbstständigen Staat anerkennen, bleibt offen. Fest steht nur, dass sich die in Teilen des Kosovo weiterhin angespannte Lage mit Hilfe dieses Rechtsgutachtens des Internationalen Gerichtshofs jedenfalls nicht lösen lässt. Vor allem, weil es im Kosovo um Emotionen geht und eben nicht um ein rein juristisches Problem. Thomas Franke über die Stimmung in Serbien und Kosovo, die sich auch nach dem Spruch des Internationalen Gerichtshofs kaum verändert hat. Ein Filmfestival in Belgrad, organisiert von der Jugendinitiative für Menschenrechte. Das Publikum ist jung, der Durchschnitt dürfte weit unter 30 Jahren liegen. Es läuft ein Film aus Sarajevo. Die Jugendinitiative gibt es fast auf dem ganzen Balkan, auch im Kosovo. Der Serbe Ivan Stojanovic koordiniert die Programme, eigentlich studiert er noch, hat dafür aber nur wenig Zeit. Die Leute im Kosovo werden nie wieder in Serbien leben. Und meine Frage an die Nationalisten hier ist, wollt ihr wirklich 2 Millionen Albaner? Die wollen nicht, dass 2 Millionen Albaner wählen und am Ende vielleicht ein Albaner aus dem Kosovo Premierminister wird. Die Nationalisten haben nur an dem Gebiet Interesse. Die Leute, die dort leben, sind ihnen egal. Die Nationalisten aber haben großen Einfluss in Serbien. Ortswechsel, Südserbien, nicht weit von der Grenze des Kosovo. Je dichter man an das Kosovo kommt, desto nationalistischer werden die dort lebenden Serben. Im Mai wurde hier ein Massengrab entdeckt. Etwa 250 Tote werden in dem Stück Land vermutet. Albaner aus dem Kosovo, massakriert in den 90er Jahren, wohl von Serben. Ein junger Mann kommt, fragt, ob er helfen könne. Die Menschen hier sind gastfreundlich, doch bei der Frage nach dem Massengrab verfinstert sich sein Gesicht. Nein, er könne nicht helfen, das müsse man verstehen. Das sei eine politische Angelegenheit. Auf der anderen Seite der Grenze im Kosovo seien albanische Kriegsverbrecher und Mörder in der Regierung und überhaupt sei es besser, jetzt zu gehen. Von einem Massengrab habe er noch nie gehört, sagt auch der serbische Taxifahrer. Trotz genauer Wegbeschreibung fährt er nicht dorthin, gibt vor, keine Zeit mehr zu haben, verlangt mehr Geld. Selbst der Polizeiposten, der die Grenze zum Kosovo bewacht, weiß angeblich von keinem Massengrab. Dabei ist es nur wenige hundert Meter von seiner Baracke entfernt. Die Gräueltaten, die im Krieg in den 90er Jahren im Kosovo begangen wurden, waren der Grund für die Kosovo-Albaner, sich von Serbien loszusagen und für unabhängig zu erklären. Dass das mit dem internationalen Recht vereinbar war, wurde am Donnerstagnachmittag vom Internationalen Gerichtshof bestätigt. Im Kosovo selbst haben sich die Behörden auf Unruhen nach der Äußerung der Richter in Den Haag vorbereitet. Bereits im Vorfeld der Verkündung hatte sich die Situation zugespitzt. Im Norden des Kosovo, der ganz überwiegend von Serben bewohnt wird, demonstrierten Anfang Juli Serben gegen kosovo-albanische Regierungsinstitutionen. Dabei explodierte eine Bombe. Ein Mann kam ums Leben. Wenige Tage später wurde ein liberaler serbischer Politiker, der mit den kosovarischen Behörden kooperiert, offenbar von einem Serben angeschossen. Die kosovo-albanische Regierung hat angekündigt, Sondereinheiten der Polizei in den Norden zu schicken. Serbische Politiker werten das als eine Kriegsdrohung. Serbische Politiker sprechen mittlerweile davon, Gebiete zu tauschen. Der de facto an Serbien angegliederte Norden des Kosovo würde dann Teil Serbiens werden. Ein Zipfel im Süden Serbiens, in dem vor allem Albaner leben, würde Teil des Kosovo. Rein ethnisch scheint das sinnvoll. Viele Politiker befürchten jedoch, dass sich dann die albanisch dominierten Gebiete in Mazedonien gleichfalls abspalten wollen. Es wird auch vermutet, dass der serbische Teil Bosniens dann Bosnien-Herzegowina verlassen würde. Derzeit sieht es jedenfalls nicht danach aus, als werde Serbien die Meinung der Haager Richter akzeptieren. Der nationalistische serbische Oppositionspolitiker Miloš Aligrudić. Dieser Fall vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag und dessen Meinung zum Kosovo wird nicht die letzte Antwort auf unsere Fragen geben. Ich glaube, dass die Position des Internationalen Gerichtshofs für uns sehr wichtig ist. Aber das ist nicht das Einzige, um das wir uns kümmern sollten. Wenn sich die Gemüter abgekühlt haben, wird es sehr wahrscheinlich erneut Verhandlungen geben, in die die Albaner gestärkt gehen. Die Vertreter des Kosovo und Serbiens treffen in den letzten Jahren immer wieder aufeinander, unter anderem, wenn es um die Zusammenarbeit mit dem Europarat geht. Dessen Vermittler, der schwedische Politiker Björn von Sydow, berichtet von diesen Treffen. Ich kann Ihnen sagen, die kennen sich alle und können miteinander reden. Vor und nach einer Sitzung geht es recht fröhlich zu. Aber wenn Sie in den Konferenzraum gehen, dann kommen Sie mit Ihren Positionen. Und die präsentieren Sie oft sehr scharf und auch weit hinter der Realität zurück, zulasten der Diskussion. Wir müssen unsere Demokratie auch am Hindukusch verteidigen. Ein bemerkenswerter Satz des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers Peter Struck. Eine Stellungnahme mit weitreichenden Folgen. Und weil man das Feld nicht immer nur den Amerikanern überlassen kann oder will, engagiert sich die Europäische Union immer stärker in Afghanistan. EU-Botschafter, EU-Beobachter, EU-Polizisten. Im Krieg am Hindukusch will sich auch Brüssel als unverzichtbarer Global Player präsentieren. Eine Schlüsselrolle spielen dabei knapp 300 Polizisten von EUPOL. Sie sollen vor allem die lokalen Führungskräfte der afghanischen Polizei ausbilden und dazu beitragen, dass die Afghanen möglichst bald selbst die Kontrolle über ihr Land übernehmen. Allerdings scheitern die gut gemeinten europäischen Anstrengungen allzu oft an den lokalen Gegebenheiten und Widerständen. Die Mission wird immer gefährlicher. Martin Durm über die naheliegenden Fragen: Was hat die EU am Hindukusch verloren und was zu gewinnen? EUPOL in Afghanistan. Eine bleischwere Schutzweste muss jeder tragen und einen Helm, weil die Vorschrift verlangt, immer und überall auf Nummer sicher zu gehen. Das EUPOL-Team besteht aus 3 schwer bewaffneten EU-Polizisten und einer Jura-Dozentin der Fachhochschule Bonn. Die Dozentin will namenlos bleiben. Sie sagt, das sei ihr unter diesen Umständen lieber. Sie hat den Auftrag, afghanische Polizeioffiziere rechtsstaatliche Prinzipien zu lehren. Also ich bin jetzt seit 3 Monaten hier und es ist jetzt auch noch 3 Monaten, dass das erste Training, das ich durchführe. Aktenordner hat sie dabei und eine große Butterkeksdose, um während des Unterrichts für eine aufgelockerte Atmosphäre zu sorgen. Ich bin sehr zuversichtlich, dann wird man einfach sehen. Das also ist die EUPOL-Mission, angekommen in der afghanischen Realität. Der Einsatz von 400 EU-Polizisten und Experten am Hindukusch soll der Welt den Nachweis erbringen, dass die Europäer imstande sind, eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu praktizieren. Allerdings hat die EU statt 400 bislang nur 280 Polizisten geschickt. Ankunft im Polizeihauptquartier von Masai-Sharif, wo EUPOL das Rechtsstaatlichkeitsseminar durchführen soll. Aber da ist keiner im Polizeihauptquartier. Kein Polizist, kein Offizier, nur der Pförtner, der mit einer Kalaschnikow salutiert und das EUPOL-Team in einen leeren Saal eskortiert. Ja, Herr Bull, hab ich auch schon mal erlebt, wo wir hingekommen sind und da war gar keiner. So was sei nichts Ungewöhnliches, sagt der Polizeibeamte Müller aus Sachsen. Vielleicht ein verlängertes Mittagsgebet, vielleicht irgendein Feiertag. Wir sind hier eben nicht in Europa, meint er. Trotzdem legt sich die Juristin aus Bonn schon mal die Aktenordner parat. Ja, denke ich mal, ne? Hat die auch Kekse mitgebracht? Ja, ja. Das sind dann wohl die Momente, in denen selbst hoch engagierte Europäer stille Zweifel an den Erfolgsaussichten ihrer Mission haben könnten. Es fehlt gewiss nicht am guten Willen. Die Risikobereitschaft der Helfer ist groß, größer jedenfalls als der finanzielle Aufwand für EUPOL, der sich auf jährlich 54 Millionen Euro beschränkt. Was fehlt, ist das Gefühl, dass der Einsatz die Grundübel und Defekte des afghanischen Machtapparates verändert. Korruption, Willkür, Gewalt. Aber das darf offiziell niemand sagen, am wenigsten wie Gaudis Ushakas, der Botschafter der EU in Kabul. Von ihm wird erwartet, dass er immer nur Positives nach Brüssel berichtet. Fortschritte, Erfolge. Das macht er dann auch. Wissen Sie, die Europäische Union wird von den Afghanen sehr hoch geschätzt. Wir werden als eine eher neutrale Macht in diesem Konflikt gesehen. Wir haben hier schon viel bewegt und gerade unsere Anstrengungen bei der Polizeiausbildung und beim Aufbau des Rechtsstaates werden besonders gewürdigt. Engagement is very much appreciated. Strafprozessrecht, Zusammenarbeit von Staatsanwalt und Polizei, Erstellen von Ermittlungsberichten stehen bei der EUPOL-Ausbildung auf dem Programm. Allerdings können die wenigsten afghanischen Polizisten lesen und schreiben, verdienen gerade mal 150 Dollar im Monat, sind anfällig für Korruption und Verrat. Jeder vierte vom Westen ausgebildete Polizist läuft zu den Taliban über. Schwundquote wird das in Sicherheitskreisen genannt. Die Schwundquote ist hoch, weil die Taliban 300 statt 150 Dollar Monatszoll zahlen. Bleiben die, die übrig bleiben. In Masai-Sharif stehen sie im Dienste Mohammed Attas, des örtlichen Machthabers und Gouverneurs. Der EU-Botschafter hat ihn erst kürzlich getroffen. Well, you know, we all know that Governor Atta is a strong personality. Nun, wir wissen, dass Gouverneur Atta ein wichtiger Mann ist, eine starke Persönlichkeit mit einer eigenen Sicht der Dinge. Aber er ist andererseits sehr interessiert daran, mit dem Westen zu kooperieren und Investoren ins Land zu bringen, was der Entwicklung der Region hilft, sagt der Botschafter der EU. Es gibt aber auch Afghanen, die eine ganz andere Meinung haben, von starken Persönlichkeiten wie Mohammed Atta. That governor is accused of many human rights violations. He is accused of murders. Gouverneur Atta ist ein ehemaliger Warlord, dem viele Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, auch Morde, gezielte Anschläge auf seine Rivalen, sagt ein afghanischer Politikwissenschaftler. Heute hat Gouverneur Atta das Machtmonopol in der Region. Er kontrolliert alles, auch den Drogenmarkt. Das sind mafiose Strukturen, geschaffen von Leuten, die jetzt vom Westen unterstützt werden. Das Porträt des Gouverneurs ist allgegenwärtig in seiner Stadt, auch im Polizeihauptquartier, wo das Eupol-Team immer noch darauf wartet, Polizeioffiziere ausbilden zu dürfen. Irgendwann kommt dann doch noch jemand vorbei, ein stellvertretender Polizeichef, übellaunig und indisponiert. Seine Offiziere seien heute leider mit Investigating beschäftigt, mit Ermittlungen. Aber morgen, sagt er, morgen, da werde man hier für die Europäer eine offizielle Eröffnungszeremonie organisieren, mit Essen und Getränken und mit einer richtigen Rede. Martin Durm über europäische Illusionen und afghanische Realitäten. So viel im Europa-Report heute.